Das Sichere ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht, wenn die Herrschenden gesprochen haben, werden die Beherrschten sprechen. Wer wagt zu sagen, niemals? An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns! An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? An uns! Wer niedergeschlagen ist, wie sollte der aufzuhalten sein? Wenn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen und aus niemals wird heute noch, heute noch. Wir sagten ihr: Ist die Fahne nicht zu schwer? Gib uns die Fahne. Nein, wenn ich müde bin, werde ich sie dir geben. Unermüdlich.